Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 30. Juli 1792. Die Last des Dreißigjährigen Krieges liegt noch schwer auf mir, und weil mich die Krämpfe auch redlich fortplagen, so weiß ich oft kaum, woaus noch ein. Ich sehne mich herzlich, mich wieder einmal recht mit dir zu expektorieren, und das soll, hoffe ich, bald möglich werden, wenn nur erst einige Arbeit für den Setzer abgetan ist. Diesmal bloß meinen herzlichen Gruß, ich bin sonst leidlich wohl, und auch meine Frau Minna und Dorchen, viele Grüße von uns beiden, dein S.